Die Campus Radio Kiel WG. Heute Kieler Woche. Kai, kannst du dir bitte jetzt mal wieder was anziehen? Wie denn? Ich bin in die Föhre gefallen. Schon vergessen? Ja, aber das ist kein Grund, deine Feinripp-Unterhose zur Schau zu stellen. Basti, wir haben einen engen Zeitplan. Wir müssen zum Bootsbau an der Reventlow-Wiese. Ich kann jetzt nicht nach Hause. Wir müssen das Boot bauen und dann fahren wir mit dem Boot zum Küstenkraftwerk-Kino. Bastilein, das ist so peinlich mit deinen Mitbewohnern. Hallo? Was wollen Sie denn hier? Wir wollen ein Boot bauen. Also erstens ist das hier nur für Kinder zum Basteln. Und zweitens, wieso rennen Sie hier eigentlich beinahe nackt rum? Das ist für... Also sehen Sie mal zu, dass Sie Land gewinnen. Ich hab's geahnt. Och, Manu, was machen wir denn jetzt? Wir wollen doch die Happy im Kino sehen. Keine Ahnung. Oh, guck mal, Dosen werfen. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Basti, gib mir mal schnell einen Euro. Wirklich? Dosen werfen? Kathi, du und deine blockierten Chakren, habt doch mal Spaß. Kieler Woche ist nur einmal im Jahr. Genau, Kathi, habe Spaß. Oh Mann. Glückwunsch, junge Frau. Einmal hier so ein aufblasbares Einhorn. Oh, danke schön. Oh, wie niedlich. So wie mein Basti-Hase. Oh, geil. Dann können wir ja damit zum Kino paddeln. Moin, ich bin Nina von Campus Radio Kiel auf 101.2 Kiel FM. Habt ihr vielleicht einen Musikwunsch für uns? Hä? Was? Vielleicht... Te Amo von Howard Carpendale? Oh ja, sehr gute Wahl. Den spielen wir doch gleich für euch. Das höre ich immer, wenn ich nachdenken muss. Lisa, leihst du mir mal das Einhorn? Wieso musst du denn nachdenken? Und hör endlich auf, mir mit dem Plastikeinhorn ins Auge zu pieksen. Na, also das Einhorn, dann vielleicht noch eine Luftpumpe, Rückstoßprinzip und Klebeband. Diese Luftpumpe, das Ding ist doch schon aufgeblasen. Psst. Lasst mich mal machen. Setzt euch mal hier kurz beim Camp 24-7 hin. Ich bin gleich wieder da. Ach, mein kleiner Tüftler. Ist er nicht süß, wenn er sich in MacGyver verwandelt? Was hat er vor? Was fragst du mich das? Keine Ahnung. Kai, ernsthaft, nun zieh dir mal was an. Ich sehe Dinge, die ich nicht sehen will. Das ist es. Das ist was? Moment, hast du etwa das Einhorn motorisiert? Was ist denn das? Es ist eine Art Motor. Aufgrund des Rückstoßes des Luftdruckes in der Flasche, der durch die Luftpumpe erzeugt wird, kann das Einhorn durch das Rückstoßprinzip, ähnlich wie eine Rakete... Ist doch egal, wie das funktioniert. Wenn es funktioniert. Funktioniert das? Natürlich. Oh Schatz, was du alles kannst. Ich steig nicht auf diese Höllenmaschine. Ich auch nicht, bei allem Respekt. Okay, Basti, dann nur wir zwei. Rauf da und dann ab zum Kino. Kathi, kommst du mit? Nein, ich bleib hier. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Okay, mein kleiner Pirat. Dann bis später. Ciao. Oh, geil, Basti. Es ist jetzt zwar nicht das Schnellste, aber es funktioniert. Geil, jetzt können wir uns doch die Happy angucken. Aber wieso steuert dieses komische Boot auf uns zu? Und wer nennt denn jetzt sein Boot Küstenwache? Kai, das ist die Küstenwache, Alter. Steck die Hände ins Wasser und fang an zu paddeln. Wir müssen hier weg. Oh Mann, Männer sind nie einfach. Aber so süß. Oh, guck mal da, der süße Typ auf dem Sub.